بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ich beginne mit dem Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist fürwahr recht geleitet. Und wer in die Irre geleitet wird, für den wirst du niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Segen bei dieser Setzung, sodass wir aus ihr hervorgehen mit vergebenen Sünden, gestärktem Glauben und mit vermehrtem nützlichen Wissen. Ihn bitten wir darum, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Sünden, die wir begangen haben, kein Grund sind dafür, dass er uns die Erhörung unserer Bittgebete verwehrt. Wir werden heute inshallah ta'ala mit dem 36. Unterricht weitermachen und wir waren immer noch beim Kapitel und haben das vor, bi'idhnillah azzawajal heute zu Ende zu führen, das Kapitel über die Wakala, das heißt über die Vollmacht. Und der letzte Punkt, bei dem wir stehen geblieben waren, war die Frage, wie es sich verhält, wenn der Wakil, der Bevollmächtigte, eine Mangelware im Namen des Muwakkil, des Bevollmächtigenden, erwirbt. Und das war das Letzte, was wir gesagt hatten. Das nächste Thema, Unterthema, was auch wiederum zusammenhängt natürlich mit der Wakala, sind vereinzelte Themen, die der Logik nach geordnet sind. Und das, was jetzt ansteht, ist die Frage, was beinhaltet alles eine Bevollmächtigung? Weil wenn ich jemanden bevollmächtige, in meinem Namen etwas zu erwerben, dann gibt es Dinge, die verstehen sich von selbst, dass sie automatisch damit ebenfalls gemeint sind, weil er diese Vollmacht gar nicht ausführen kann. Es sei denn, er führt Dinge aus, die nicht ausdrücklich erwähnt worden sind. Und dann gibt es Dinge, die eindeutig unter diesen Begriff fallen. Ich bevollmächtige dich damit, mir mein Auto zu verkaufen. Und es gibt Dinge, die eindeutig nicht darunter fallen. Und es gibt dann eben diese Grauzone, die es zu besprechen gilt. Und die auch tatsächlich von Gesetz zu Gesetz unterschiedlich sein kann, auf was wir immer wieder darauf hinweisen. Deswegen, wir lernen die groben Randbedingungen, die Rahmenbedingungen und die vereinzelten Regeln, die können dann oder müssen dann bis ins kleinste Detail angepasst werden, bevor man das umsetzen kann. Ne? Und der nächste Punkt ist, dass wir sagen, wenn ein Wakil beauftragt wird, etwas zu verkaufen, dann bedeutet das nicht automatisch, dass er auch den Betrag entgegennehmen darf. Um das zu verstehen, ein Bay'-Vertrag, wie jeder andere Vertrag auch, besteht ja aus Ijab und Qabul. Und wenn der Ijab und der Qabul stattgefunden haben, dann ist der Bay'-Vertrag zustande gekommen oder der Vertrag zustande gekommen. Aber der Austausch der Wertsachen ist ein anderes Paar Schuhe, das ist eine andere Angelegenheit. Es kann sein, ich beauftrage meinen Wakil, damit einen Kaufvertrag Bezug auf mein Auto zu verkaufen. Das Auto hat 100.000 Euro wert, aber das heißt ja nicht, dass er die 100.000 auch entgegennehmen darf. Das ist was ganz anderes. Okay? Weil ich habe eindeutig ihn beauftragt mit dem Kaufvertrag und das Entgegennehmen des Geldes in diesem Fall hat mit dem Kaufvertrag an sich erstmal nichts zu tun. Okay? Das klar ist. Ja? Deswegen die erste Phase ist die ist der Ijab und der Qabul. Die zweite Phase ist dann tatsächlich der Austausch dieser Wertsachen, sage ich mal, Thaman und Thaman oder Muthman und Muthman oder Thaman gegen Muthman, je nachdem. Und, wie heißt es, das heißt, der eine gibt dann die Wertsache und der andere nimmt dann das Geld in Empfang. Okay? Und das sind eigentlich hintereinander geschaltet drei verschiedene Prozesse, also chronologisch gesehen. Oder es kann auch sein, dass der zweite gleichzeitig mit dem dritten stattfindet. Aber entscheidend ist, dass, machen wir ein Beispiel, A kauft von B ein Haus. Dann beginnt B mit der Räumung, die sogenannte Ikhla auf Arabisch, und übergibt A anschließend das Haus und den Schlüssel. Ja, gemäß Ijma' unter den Ulama ist die erste Phase, nämlich diese, der Ijab und der Qabul, ja, der eigentliche Vertrag, das übernimmt der Wakil, zweifellos. Und die allermeisten Ulama, wir sind ja meistens bei was? Thaman gegen Muthman, richtig? Das ist meistens der Fall. Ja? Und die allermeisten Ulama sind der Ansicht, dass das Übergeben der Ware, das heißt das Muthman, ebenfalls zur Aufgabe des Wakil gehört. Nicht aber die Entgegennahme des Thaman. Nicht die Entgegennahme des Geldbetrages in diesem Fall. Und das Gleiche gilt auch für einen Anwalt. Ein Anwalt vor Gericht ist ja nichts anderes als ein Wakil. Okay? Und wenn er diesen Gerichtsprozess in deinem Namen führt, für dich sich einsetzt, dann und es geht um einen Geldbetrag, den du zum Beispiel von jemandem einforderst, dann hast du ihn zunächst einmal mit dem Prozess beauftragt, ja, also mit der Verteidigung oder was auch immer beauftragt, aber du hast ihn nicht damit beauftragt, auch das Geld entgegenzunehmen, falls er den Prozess gewinnt und dadurch dir eine Zahlung zusteht. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala. Wenn man, also es geht jetzt nur darum, was die Wakala beinhaltet und was sie nicht beinhaltet. Wenn man den Anwalt damit beauftragt und ihm sagt, nimm auch das Geld entgegen, dann ist es ja eindeutig. Dann hast du ja die Vollmacht, um diesen Satz ergänzt und dann kann er auch das machen. Ja. Ja, auf jeden Fall, hier sehen wir, dass die, wie soll man sagen, dass man tatsächlich in Detailfragen, ja, dass das klar und deutlich sagen muss, wie man es gerne hätte, dann geht man solchen Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg. Aber praktisch gesehen, wenn man in einem Land lebt, in dem es ein Gesetz gibt, dann ist das ja normalerweise ausformuliert. Ja? Also da kann man davon ausgehen, zumindest bei ganz banalen oder bei ganz weit verbreiteten Angelegenheiten. Aber es bringt halt nichts, wenn man sagt, Achi, du und ich, wir gehen hier irgendeinen Vertrag ein und sagen, das ist gemäß dem Fiqh oder dem Gesetz nach Imam Malik ibn Anas zum Beispiel. Okay? Das ist zwar schön gesagt, aber in der Praxis kann es sein, dass es zu großen Konflikten kommt, weil man es eben vielleicht gar nicht bis ins Detail ausgearbeitet hat, also für die Situation, auf die wir uns befinden. Das muss man machen, ja, bevor man solche allgemeinen Aussagen trifft. Ja, der Grund, warum der Wakil bei einem Bay'-Vertrag automatisch gemäß der allermeisten Gelehrten damit beauftragt ist, automatisch auch die Ware auszuhändigen, selbst wenn er es nicht, selbst wenn der Muwakkil das nicht ausdrücklich gesagt hat, ist die Regel, geht auf Arabisch oder im Fiqh meine ich eine Regel, sie läutet auf Deutsch sinngemäß, habe ich so übersetzt, eine Sache zu erlauben, bedeutet automatisch alles zu erlauben, was dafür erforderlich ist. Ich könnte sagen, jemanden mit einer Sache zu beauftragen, bedeutet automatisch ihn auch mit allem zu beauftragen, was für die Erfüllung dieser Aufgabe erforderlich ist. Und da muss er das nicht extra erwähnen. Ja? Das ist die Geschichte. Und der Bay'-Vertrag hängt letztendlich davon ab, dass die Ware übergeben wird. Dann steht dem anderen auch der Betrag zu. Ja? Und deswegen, und die allermeisten Gelehrten handeln auch nach dieser Regel. Was ist, wenn ein Wakil mit dem Verkauf, mit einem Bay' beauftragt wird, aber er verzögert die Aushändigung der Ware? Dann stellen wir uns die Frage, zunächst einmal, wer ist dafür verantwortlich, wenn es dann zu einem Schaden kommt? Weil es kann ja sein, dass er die Aushändigung verzögert und der andere sich dann deswegen umentscheidet oder was auch immer, ja, dann stellt sich die Frage, welche Position nimmt ein Wakil ein? Wir haben immer zwei Möglichkeiten, was die Verantwortlichkeit angeht. Entweder er ist ein Amin, auf Deutsch ein Vertrauter, ja, oder er ist ein Damin, das heißt, er ist ein Bürger. Okay? Und diese Unterscheidung zwischen diesen zwei ist sehr, sehr wichtig, weil die Frage stellen wir uns immer wieder, wenn jemand einen Fehler begeht, damit wir wissen, ob er verantwortlich ist oder nicht verantwortlich ist. Ja? Der Unterschied zwischen dem Damin und dem Amin ist, dass der Damin immer bürgt. Also der, egal, ob er fahrlässig gehandelt hat oder nicht. Er ist Bürger, in jedem Fall. Okay? Und der Amin eben nur, der bürgt nur, der ist nur verantwortlich, wenn er fahrlässig gehandelt hat. Okay? Und grundsätzlich gesehen ist ein Wakil ein Amin. Ja? Weil, warum? Weil du hast ihn beauftragt, weil du ihm vertraust. Also, wenn er einen Fehler macht, obwohl er nach den Regeln der Kunst gehandelt hat, das heißt, er erreicht nicht das, was du eigentlich von ihm wolltest. Okay? Angenommen, du beauftragst jemanden, mit Geld auf ein Konto einzuzahlen. Okay? Jetzt gibt es zwei Szenarien, die ich dir gebe. Das eine Szenario ist, dass dieser Vertraute, dieser Wakil, nimmt dieses Geld, fährt mit diesem Geld, die 1000 Euro zum Beispiel, und unterwegs sagt er sich, ich möchte noch einen Kaffee trinken gehen und legt dann die zwei 500-Euro-Scheine unter die, aufs Armaturenbrett im Auto, dass es von außen jeder sehen kann, kommt nachher zurück zum Kaffee trinken und sieht, dass die Scheibe aufgebrochen worden ist, das Geld ist weg. Okay? Dann fragt man die Experten, ist das der normale Umgang mit dem Geld? Jeder würde wahrscheinlich sagen, nein, bei diesem nicht. Und es also hängt natürlich von dem Wert ab, von der Situation ab, ja, und wie er es, wo er es hingelegt hat. Und, so. Und dann würde jeder sagen, nein, dann würde man sagen, okay, er hat nicht so gehandelt, wie man handeln sollte, also ist dafür verantwortlich. Also kann er dann dafür belangt werden. Er muss dafür gerade stehen, er muss das Geld zahlen, aus eigener Tasche. Und das zweite Szenario wäre, er ist auf dem Weg zur Bank, um das einzuzahlen. Es kommen Banditen und rauben ihn aus. Nehmen seinen Geldbeutel und er ist dadurch das Geld los. In diesem zweiten Fall hat er keinen Fehler gemacht und deswegen muss er auch nicht dafür gerade stehen und das Geld ist einfach weg. Ja, also wenn jetzt der Muwakkil jemanden verklagen will, dann verklagt er den Banditen und nicht mehr seinen eigenen Wakil. Um zurückzukommen auf die Verzögerung, wenn er unnötig verzögert hat, dann bürgt er. Dann wird er vom Amin zu einem Wakil. Und das werden wir auch noch sehen später, wenn jemandem etwas anvertraut wird, es einfach aufzubewahren. Ja, er bekommt eine Wadi'a, nennt man das auf Arabisch. Kommt etwas zum Aufbewahren. Okay? Und er bekommt es zum Beispiel in einem Briefumschlag. Man sagt ihm, hier ist ein Briefumschlag, bewahren bitte bei dir auf. Dann bist du in diesem Fall ein Amin. Genau das Gleiche, wenn du es ordentlich aufbewahrst und es kommt trotzdem abhanden, bist du nicht dafür verantwortlich. Aber wenn du es fahrlässig irgendwo hinlegst und es kommt abhanden, dann bist du dafür verantwortlich. Sobald er ihn öffnet, hat er nicht gehandelt, wie er eigentlich darf und er wird sofort zum Damen. Wird sofort zum Bürgen. Wenn danach was passiert, ist er dafür verantwortlich. Ja? Das ist also der Unterschied zwischen dem Amin und dem Damen. Und hier, also allgemein gesehen, grundsätzlich gesehen, ist ein Wakil ein Amin. Ein Wakil ist ein Amin. Und wenn er fahrlässig handelt, dann bürgt er dafür. Und die Grundregel lautet, er hat im Sinne oder zugunsten seines Bevollmächtigenden zu handeln. Und das im Detail kommt immer darauf an, worum es geht. Es kann sein, auch die Aushändigung des Betrages, kann sein, in diesem Fall, er hätte das Geld im Voraus bezahlen müssen, um die Ware zu sichern. Es gibt Waren, die man nicht so schnell nicht wiederbekommt, ja. Und es gibt umgekehrt den Fall, dass man erstmal die Ware erhält und danach bezahlt, ja. Das ist wohl meistens der Fall, wenn es von der Ware so viele gibt, dass es eigentlich egal ist, welche davon du nimmst, okay. Aber wenn es eine Rarität ist, dann willst du dir sie sichern und so weiter und so fort. Deswegen kommt es immer auf den einzelnen Fall natürlich an, ja. Wie steht es, wenn man eine Wakala erhält, also eine Vollmacht erhält in Bezug auf Fasid-Verträge, sie aber dann trotzdem ordnungsgemäß ausführt? Beispiel dafür, du wirst beauftragt mit dem Kauf einer Sache, also eine Sache, damit meine ich etwas Wertvollem, auf Arabisch Mal, aber diese Sache darf man nicht gestundet kaufen. Islamisch gesehen ist es haram, das gestundet zu kaufen. Aber du hast die Wakala so erhalten. In dem Moment, handelst du jetzt, du sagst jetzt, du handelst aber jetzt nicht gemäß dieser Wakala, sondern du kaufst die Ware bar, sofort bar. Dann hast du zwar ordnungsgemäß gehandelt, aber aufgebaut auf einer Fasid-Wakala. Insofern ist auch der Vertrag ungültig. Wakala ist ungültig, weil sie aufgebaut war auf etwas, was islamisch nicht funktioniert. Ja. Er bräuchte quasi eine neue Wakala, die sahih ist, ja, die rechtmäßig ist. Ja, wir haben auch die Thematik, wir reden ja jetzt gerade darüber, was eine Wakala beinhaltet und was sie nicht beinhaltet. Wie ist es denn, wenn jemand eine uneingeschränkte Wakala macht? Also uneingeschränkt ist ein großes Risiko, weswegen einige Gelehrte das grundsätzlich verbieten. Also uneingeschränkte Wakala würde das bedeuten, ich beauftrage dich, in meinem Namen alles zu machen, was du möchtest. Und alle Aufgaben für mich zu übernehmen. Alles. Das ist natürlich das Maximum, was man überhaupt jemanden beauftragen kann. Ja. Und wenn man jemanden speziell beauftragt, sagt man, ich beauftrage dich zum Beispiel mit dem Verkauf meines diesen Autos für genau den Betrag an genau diesen Kunden, genau am heutigen Tag. Ja, das wäre dann ziemlich eingeschränkt. Ja. Und dann ist eben die Frage dazwischen. Ja. Dann gibt es natürlich einen Graubereich, und dieser auch wieder, wie ich gesagt habe, ist relativ und unterscheidet sich auch manchmal von Gesetz zu Gesetz. Also in manchen Gesetzen zum Beispiel erlaubt man jemandem eine Vollmacht aufzustellen auf alle seine, auf das gesamte, zum Beispiel du hast eine Firma und gibt eine Vollmacht in Bezug auf die gesamte Firma. Okay? Wenn es aber darum geht, dann die Firma aufzulösen oder zu verkaufen oder eine Immobilie der Firma zu verkaufen, dann sagen manche Gesetze, stopp, hierfür bräuchtest du eine spezielle Wakala. Okay? Weil das jetzt ein bisschen zu viel des Guten wäre. Ja? Weil das nicht normalerweise das, was der Geschäftsführer meint, wenn er das meinte, hätte er das ausdrücklich gesagt. Ja? Aber so etwas kann sein, dass das dann in einem Gesetz verfeinert wird und ausdrücklich gesagt wird. Ja. Deswegen kann es sein, in manchen Ländern, wenn du eine allgemeine Wakala ausstellst, dass das nicht ausreicht. Und du musst dann explizit sagen, was du willst. Dann ist man natürlich besonders genau und kleinlich, wenn es um Vermögen geht, ja, Geldangelegenheiten geht. Und das ist alles natürlich zum Schutze des Vermögens. Und ihr wisst ja, eine der fundamentalen Ziele oder Ziele der Religionen überhaupt war immer die Bewahrung des Vermögens. Bewahrung des Vermögens ist ein, und das ist, passt ja alles unter diesen Aspekten. Ja, wir kehren noch einmal zurück zu der Angelegenheit. Ich habe das zwar als Beispiel nebenläufig erwähnt, aber wir müssen es noch ein bisschen ausführlich anschauen, und zwar Wakala in Streitfragen. Also bei anderen Worten, indem man einen Anwalt beauftragt. Die allermeisten Gelehrten, rahimahullah ta'ala, manche reden sogar von einer Übereinkunft, erlauben, dass man sich in einem Gerichtsprozess oder bei Streitfragen vor Gericht vertreten lassen darf. Und dafür gibt es viele Gründe dafür, und deswegen, das ist auch die zweifellos die richtige Ansicht unter den Gelehrten, weil es gibt ja viele Gründe, warum man sich vertreten lässt. Ein banaler Grund kann, dass man einfach nicht weiß, wie man redet. Man ist zwar im Recht, aber man weiß nicht, wie man redet. Oder man meint, man ist im Unrecht, weil das ist ja auch immer so ein Problem. Ja? Ich beauftrage jemanden, der mich verteidigt, obwohl ich weiß, dass ich im Unrecht bin. Ja, das ist also, aber die Frage ist, bin ich mir sicher, dass ich im Unrecht bin, oder denke ich, dass ich im Unrecht bin? Ja, nicht immer, wenn du weißt oder glaubst zu wissen, dass es so ist, muss es auch unbedingt so sein. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, manche Leute werden sehr schnell nervös. Andere Menschen werden sehr schnell zornig, wenn sie provoziert werden. Ja? Andere Menschen sind krank und können sich gar nicht selbst verteidigen. Und manche sind einfach ortsabwesend, können nicht zum einem besagten Termin erscheinen und so weiter und so fort. Und deswegen gibt es, wie gesagt, da keinen Zweifel, dass man sich vor Gericht vertreten lassen darf. Und diese Aufgabe übernimmt dein Wakil, in diesem Fall würden wir ihn Anwalt nennen, entweder kostenlos oder entgeltlich. Wenn er diese Aufgabe kostenlos übernimmt und seine Aufgaben bei Allah subhanahu wa ta'ala anrechnen lässt, darf er einen großen Lohn bei Allah azza wa jalla erwarten. Weil der Prophet a.s. hat in mehreren Hadithen darauf hingewiesen, dass die guten Taten, bei denen man anderen Menschen hilft, das heißt anderen Menschen eine Sorge wegnimmt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dir eine deiner Sorgen am Tag der Auferstehung wegnehmen. Und der Prophet a.s. sagt in einem anderen Hadith, es ist mir lieber, dass ich mit meinem Bruder zusammengehe und sein Problem löse, als dass ich einen Monat in der Moschee I'tikaf mache. Und ihr wisst, unser Prophet a.s. hat gesprochen, höchstwahrscheinlich in Medina. Und wenn es in Mekka war, war es auch gut. Ja? Aber wir können davon ausgehen, in Medina, diese Stadt, in der sich die zweitwertvollste Moschee der Welt befindet, und dort einen I'tikaf zu machen, wer schafft das schon überhaupt? Ja, wer schafft das schon? Wenn man schon eine Umrah-Reise macht, dann vielleicht ist das eine Woche, zwei Wochen. Und wer schafft schon I'tikaf die ganze Zeit zu machen? Sind wir ehrlich, wir hatten die Geduld, da 24 Stunden in der Moschee zu bleiben und nur rauszugehen, wenn es wirklich notwendig ist. Ja? Aber der Prophet Sassam sagt, wenn das sogar in meiner eigenen Moschee wäre, wo ein Gebet tausendfach wertvoller ist als woanders, es ist mir lieber, sagt er, dass ich ein Problem meines Glaubensbruders löse und ihm dadurch eine Sorge abnehme. Okay? Und das ist die Person, wenn sie es unentgeltlich macht. Wenn jemand es entgeltlich macht, dann gibt es dafür zwei verschiedene Versionen. Entweder man geht mit diesem Wakil einen Ju'ala-Vertrag ein. Ju'ala-Vertrag bedeutet konkret, man sagt, wenn du den Prozess gewinnst, dann bekommst du von mir so und so viel Euro. Das heißt also, der Betrag ist vom Erfolg abhängig gemacht worden. Bekommt dann der Anwalt etwas oder der Wakil etwas, wenn er den Fall nicht gewonnen hat? Null. Okay? Wenn er ihn gewonnen hat, bekommt er ihn voll. Okay? Das ist natürlich die einfachste Version. Es gibt auch manchmal Teilerfolge und so. Das muss man da erklären, ja? Wenn man solche Sachen macht. Aber der Ju'ala-Vertrag bedeutet, wenn du für mich das und das und das tust, dann bekommst du von mir das und das. Das ist ein einseitig bindender Vertrag, über den wir noch extra sprechen werden. Aber den Beweis dafür haben wir aus dem Koran kennen, also für Gesetzlichkeiten. Weil dafür brauchen wir Beweis. Weil es kann ja, kann ja jemand das in Frage stellen, kann jemand sagen, das ist nicht fair, dass er die ganze Zeit gearbeitet hat und nach Jahren Prozesses verliert, den Prozess bekommt nichts. Okay, Die Beweisgrundlage haben wir in Surat Yusuf, Vers 72, wo es heißt, sinngemäß übersetzt: Sie sagten, wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels und dafür bin ich Bürger. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man sagt, oder für diejenigen Gelehrten, die sagen, das Gesetz der Völker vor uns ist auch Gesetz für uns. Solange es bei uns keinen Grund gibt, sonst uns keinen Beweis gibt, dass das nicht mehr für uns gilt. Okay? Was wäre ein Beispiel dafür? Im Koran Karim lesen wir, dass man zur Zeit von Mariam und Zakaria, dass man gefastet hat, indem man nicht gesprochen hat. Okay? Aber unser Gesetz gibt das nicht mehr her. Deswegen können wir uns nicht mehr darauf berufen. Ja? Aber hier, der Juala-Vertrag ist natürlich bewiesen. Ja? Der zweite Vertrag ist der Ijara-Vertrag, ist sozusagen die Lohnarbeit. Ja? Und dass man hier eben den Anwalt nach Zeit bezahlt. Nach Zeit. Ja? Je nachdem. Also entweder man bezahlt ihn nach Aufgaben. Das ist vielleicht in der heutigen Zeit mehr verbreitet, Allahu a'lam. Ja? Und vielleicht gibt es auch eine Kombination von beiden, weiß ich nicht. Ja? Aber dass er abrechnet nachher am Ende, wenn er fertig ist, sagt er, ich habe so und so viele Briefe geschrieben, dafür möchte ich so und so viel haben. Das wäre sozusagen nach Arbeit, richtig? Oder er sagt, ich brauche für den Brief eine Stunde und möchte dafür so und so viel haben. Dann ist es eben von der Zeit abhängig. Ja? Wie dem auch sei, in einem ausgearbeiteten, Gesetz oder wenn es dafür Tabellen gibt, dann macht es die Sachen deutlich und klar und einfach und dann weiß man auch, woran man letztendlich ist. Ich hatte vorhin die Sache angesprochen, wenn man weiß, dass man Unrecht ist, man darf niemanden beim Unrecht unterstützen. Also wenn du weißt, dass jemand im Unrecht ist, unterstützt ihn bei seinem Unrecht als Anwalt und als Wakil allgemein, dann bist du mitverantwortlich. Bist du mitverantwortlich. Was du natürlich machen kannst, wenn du weißt im Recht, dass du für ihn das Beste rausholst im Rahmen deiner gesetzlichen Möglichkeiten. Ja? Weil wir sind immer noch Menschen. Und selbst wenn ein Mensch Schulden hat beim anderen, heißt es nicht, dass der andere nicht auf seine Schulden vielleicht verzichtet oder auf Teil seiner Schulden verzichtet. Oder sie zumindest hinausschiebt. Oder. Ja? Das heißt, es gibt immer noch Möglichkeiten, trotzdem dem Menschen zu helfen, auch wenn er im Unrecht ist. Aber man hilft ihnen dabei, sein Unrecht vermehrt. Ja? Und deswegen sagt der Prophet, hilf deinem Bruder, egal ob er im Recht ist oder ob er im Unrecht ist. Und dann sagten sie, O Gesandter Allahs, dass wir ihm helfen, wenn er im Recht ist, ist ja klar. Aber wie helfen wir ihm, wenn er im Unrecht ist, sagt er, indem ihr ihn davon abhaltet, Unrecht zu tun. Ja, andersrum, wir hatten ja vorhin die Sache mit, wir beauftragen jemanden mit einem Bärvertrag, ist er dann automatisch bevollmächtigt, das Geld entgegenzunehmen? Dann haben wir gesagt, nein, daraus nicht automatisch. Umgekehrt, ich beauftrage jemanden damit, mein Geld von jemandem zu holen. Mein Geld von jemandem einzufordern. Ja. In diesem Fall gilt, dass diese Person dadurch auch automatisch damit beauftragt worden ist, sich dafür einzusetzen, das Geld zu holen. Ja, weil eine Regel lautet, oder die Regel, die wir vorhin erwähnt haben, ergibt sich daraus. Was soll er denn wie soll er denn das Geld entgegennehmen, wenn er nicht sich auch dafür einsetzen darf, es zu bekommen? Ja. Es geht nur darum, dass man sagt, wenn man eine Sache sagt, und die ist nicht verwirklichbar, außer in Zusammenhang mit etwas anderem, dann sagen wir, das eine versteht sich automatisch daraus. Ja? Und wenn nicht, dann eben nicht. Und hier wollen wir einfach nur unser Hirn trainieren, sage ich mal. Auch wenn mir klar ist, dass es im Detail manchmal zu Komplikationen kommen kann. Deswegen muss man solche Sachen, wie gesagt, ausschreiben, bevor man sich darauf beruft. Darf der Wakil Geld von den Erben einfordern? Gemeint ist folgendes, wenn A die Person B damit beauftragt, Geld von C einzufordern. A beauftragt eine Person B, bitte hol von C mein Geld. Aber C ist mittlerweile verstorben. Da kann er ja von C nicht mehr einfordern. Er kann höchstens noch von den Erben von C einfordern, richtig? Dann kommt es immer darauf an, was hat denn der A konkret gesagt? Hat er gesagt, Fall Nummer 1, fordere mir mein Recht von C ein. Fordere mir mein Recht von C ein. Von wem soll er es einfordern? Von C. Ist er noch da? Er ist nicht mehr da. Also ist die Wakala nicht mehr umsetzbar. Fall Nummer 2, fordere mir mein Recht ein, dass mir C schuldig ist. Er hat nicht gesagt, fordere es von C ein, sondern fordere mir es ein, das Recht soll er einfordern. Von wem? Hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, welches Recht er einfordern soll. Und das Recht besteht auch noch nach dem Tod. Denn die Erben erben erst etwas nach Begleichung der Schulden, wenn noch was übrig bleibt. Richtig? Ja, und wir hatten gesagt, der Wakil ist ein Amin, ein Vertrauter. Er haftet nur bei Fahrlässigkeit. Jetzt haben wir eine zweite Person, die ein anvertrautes Gut aufbewahren soll. Diese Person ist auch kein Bürger, ist auch ein Amin. Wir haben zwei Personen jetzt. Beide sind Menschen, die nur haften, wenn sie fahrlässig handeln. In der Regel ist es die Aufgabe des Wakil, zugunsten des Muwakkil zu handeln. Das haben wir immer gesagt. Ja? Wenn der Muwakkil jetzt den Wakil beauftragt, einer anderen Person, einer Person C, eine Wadi'a, ein Wadi'a ist ein anvertrautes Gut, irgendwas Wertvolles, Geld, ein Ring, Gold, egal was, auszuhändigen, nochmal, eine Person A hat etwas Wertvolles. Er sagt zu seinem Laufburschen, das ist jetzt sein Wakil, ja, nimm das und händige es der Person C aus, dass sie es bei sich aufbewahrt. Ich bin der Bevollmächtigende, Entschuldigung. Der Laufbursche ist der Bevollmächtigte, der Wakil, er ist ein Amin. Und der andere, dem er es aushändigt zum Aufbewahren, ist auch ein Amin. Oder nicht? Beide sind kein Amin. Jetzt ist das Problem, was ist, wenn der Laufbursche, der Wakil, dieses anvertraute Gut, diese Wadi'a, C gegeben hat, aber er lässt es nicht bezeugen. Problem ist immer, wir denken nur an Konfliktfall, ja? Das Problem ist immer ein Konflikt. Wenn kein Konflikt passiert, Alhamdulillah. Ja? Und wenn Konfliktfall passiert und man verzeiht sich, ist auch alles schön. Okay? Aber das ist nicht die Normalität. Die Norm ist, wir haben einen Konflikt und jeder macht den anderen verantwortlich. Was ist wahrscheinlich aus dem Bauch heraus, ohne nachzudenken, ohne jetzt islamisch richtig zu handeln? Mein erster Gedanke, wenn der Laufbursche, du hast es ihm zwar gegeben, aber du hast nicht bezeugt, und er sagt, ich habe es nie bekommen. Und er sagt, ich habe es nicht bezeugen lassen, aber ich habe es ihm gegeben, ich weiß es. Okay? Da haben wir jetzt ein Problem. Warum? Weil beide sind Amin. Und er, die Tatsache, dass er keine Zeugen geholt hat, dafür kann ich ihn nicht angreifen. Warum nicht? Weil ich vertraue ihm. Er ist Amin. Ausgangslage ist Amin. Okay? Und deswegen, wenn er, sagt, ich habe es ausgehändigt und der andere sagt, ich habe es nie bekommen, dann kann ich weder dem einen einen Vorwurf machen, noch dem anderen einen Vorwurf machen. Tamam? Das heißt, die Sache lastet auf mich selbst. Auf mich selbst, ja. Und das Gleiche gilt auch bei der Rückgabe, aber das, wie gesagt, da gibt es ein eigenständiges Kapitel dafür. Ja, also wenn die Person C in diesem Fall sagt, ich habe dir doch die Amana, das anvertraut Gut, schon längst zurückgegeben. diesen Umschlag, den du mir gegeben hast, ich habe den dir zurückgegeben. Dann kann ich ihn dafür nicht belangen, dass er das nicht hat bezeugen lassen oder ähnliches. Okay? Weil er ist kein Bürger. Er ist kein Damir. Er ist ein Amin. Und deswegen, auch anderer Fall, bleiben wir bei der Wakala jetzt wieder. Ich beauftrage meinen Laufburschen, dass er mein Auto von A nach B fährt. Und er behauptet, das Auto ist unterwegs kaputt gegangen. Oder das Glas ist unterwegs zerstört worden durch einen Blitzeinschlag. Oder die Ware ist vom Erdboden verschlungen, als es ein Erdbeben gab und dann gab es einen Riss und das ist da reingefallen. In diesem Fall hat er Recht. Ausgangslage ist, er hat Recht. Warum? Weil er ist vertrauenswürdig. Und wenn er vertrauenswürdig ist, dann braucht er auch seine Aussage nicht beweisen. Ja. Das heißt, seine Behauptung, das Auto ist kaputt gegangen, die Ware ist zerstört worden, die Ware ist geklaut worden, sich nicht mehr auffindbar, ich bin beraubt worden, all das ist grundsätzlich was? Er hat Recht. Solange ich nicht das Gegenteil beweisen kann, gehen wir davon aus, dass er Recht hat. Eine Streitfrage, er fährt mein Auto von A nach B, es geht kaputt. Ich behaupte, er hat falsch geschaltet. Er weiß nicht, wie er mit dem Auto fährt. Er sagt, nein, ich bin richtig gefahren, es ist von alleine kaputt gegangen. Er hat Recht. Er hat grundsätzlich Recht. Wenn es Beweise gibt, sieht die Sachlage anders aus. Wenn ich beweisen kann, dass jemand, wenn ich bezeugen habe, die beim Autofahren dabei waren, dass er immer falsch geschaltet hat, dass er nicht richtig Auto fahren kann, dass er gesehen hat, dass die Öllampe leuchtet und er ist weitergefahren, das Auto ist kaputt gegangen, das sind alles Angelegenheiten, dann sind wir nicht mehr in der Ausgangslage, dass es keine Beweise gibt, wo er grundsätzlich Recht hat, sondern wir haben jetzt einen Beweis, der dafür spricht, dass er im Unrecht ist. Dann hat sich die Lage natürlich verändert. Ja. Ein weiterer interessanter Fall ist die Behauptung, stell dir mal vor, jemand kommt zu dir, du schuldest mir Geld. Und jetzt kommt der Bruder zu dir und sagt, du wolltest ja diesen Monat die Schulden zurückbezahlen, du hast noch 500 Euro Schulden. Und er sagt zu dir, Bruder, ich bin der Bevollmächtigte von Nael. Theoretisch darfst du es ihm ja dann aushändigen, ihm geben, weil er in meinem Namen handelt. Aber die Frage ist nun, musst du ihm glauben? Okay? Fall Nummer 1, er beweist seine Behauptung. Er beweist seine Behauptung, hat Zeugen, hat ein Dokument, hat irgendetwas. Okay? In diesem Fall sagen wir, musst du so handeln, als wäre er ich. Weil er hat die Vollmacht bekommen, den Auftrag bekommen, das Geld von dir einzuholen. Okay? Und das hat er schriftlich und es ist bewiesen, dass ich das gewesen bin. Heutzutage macht man es über einen Notar, wenn man sicher gehen will und so weiter und so fort. Okay? So. Wenn es richtig war, ist alles in Ordnung. Wenn es herausgestellt hat, dass es gefälscht war, dass es falsch war, dass es gelogen war, das ist eine andere Angelegenheit, aber dann bist du dafür nicht mehr verantwortlich. Weil du hast richtig gehandelt. Okay? Dann ist der Wakil das Problem gewesen. Okay? Dann bist du aus der Verantwortung. Und wenn es zum Beispiel Zeugen gegeben hat, die gesagt haben, ja, wir bezeugen, dass er der Beauftragte ist, dann war es eine Falschaussage der Zeugen. Dann sind sie dafür zu haften, aber du nicht mehr. Okay? Zweiter Fall, er hat keine Zeugen, aber er ist für seine Ehrlichkeit bekannt. Und du bist auch schon, er war schon oft mit dieser Aufgabe beauftragt worden. Ja? In diesem Fall, muss man ihm nicht glauben. Man ist nicht verpflichtet ihm, weil er keinen Beweis dafür hat, man ist nicht verpflichtet ihm die Sache auszuhändigen. Denn man hat keinen Beweis in der Hand, außer dass er das gesagt hat. Und deswegen, es könnte sein, es kommt zum Schaden, weil im Nachhinein leugnet er, eine Wakala gehabt zu haben. Ja? Und er sagt, nee, ich habe das Geld, du hast mir das Geld so gegeben, oder aus welchen Gründen auch immer. Ja? Damit du nicht zum Schaden kommst, du bist nicht verpflichtet. Weil du hast keinen Beweis, dass er wirklich der Wakil ist. Dritter Fall ist, du kennst diesen Menschen nicht, oder er ist ein Unehrlicher. Oder du hast einfach einen Beweis, dass er gar keine Wakala hat. Ja? Weil du zum Beispiel mich kennst und du noch vor 2 Minuten bei mir warst und ich dir gesagt habe, ich habe noch nie jemanden beauftragt in meinem Leben. Ja? Das kann ja sein, jemand kommt zu dir, ich sage, ich bin der Beauftragte von dem so und so und so und so und irgendwelche Namen nennt, mit denen du vielleicht zu tun hast sogar. Aber du musst nicht ihm dann glauben und, hier ist sogar ein Problem, also wenn du ihm aushändigst, ohne dass er einen Beweis hat, dann und du machst das, dann ist es sogar deine Schuld. Also aus welchem Grund? Du hast ja Gegenbeweise. Du hast nicht Beweise, du hast Gegenbeweise. Tayyib. Der nächste Problemfall ist, wenn der Bevollmächtigende die Wakala leugnet. Also es geht jetzt darum, dass eine Person A, sie ist verschuldet. Eine Person A ist verschuldet. Und zum Begleichen seiner Schulden gibt er einer Person B Geld. Warum? Weil B gesagt hat, ich bin der Wakil von deinem Gläubiger C. Und nachdem du das Geld gegeben hast, sagt dein Gläubiger C, ich habe das Geld nie bekommen. Ja, aber warte mal, du hast doch deinen Wakil B zu mir geschickt. Und sagt, nee, habe ich nicht. Der ist nicht mein Wakil. Ja, das ist praktisch der umgekehrte Fall, von dem wir gerade eben gesprochen haben. In diesem Fall hat man das Recht, C aufzufordern, den Gläubiger aufzufordern, zu schwören. Ja. Und wenn er schwört, reicht das aus. Wenn er schwört und er sagt, B ist nicht mein Wakil, da reicht das aus. Warum reicht es aus? Weil das ist grundsätzlich der Fall. Die Ausgangslage ist, niemand hat niemanden beauftragt. Das ist nicht die Ausgangslage. Ja. Wenn du ein Dokument in der Hand hättest, wo steht, er hat ihn beauftragt, dann wäre das die Ausgangslage. Dann müsste er in diesem Fall der Gläubiger beweisen, dass er diese Wakala zurückgezogen hat zum Beispiel. Ja. Aber jetzt die Ausgangslage ist, niemand hat niemanden beauftragt. Und deswegen, wenn er zum Schwören aufgefordert wird und er sagt, ich habe niemanden beauftragt, dann schwört er, dass das, was die Ausgangslage ist, immer noch gilt. Und dafür braucht er keinen Beweis. Ich brauche nicht was beweisen, was normalerweise der Fall ist. Ich muss was beweisen, was nicht normalerweise der Fall ist, was nicht die Ausgangslage ist. Ja, dann wird A ein weiteres Mal aufgefordert, die Schulden zu begleichen. Dann wird A ein weiteres Mal, weil B hat das Geld genommen, ist damit weggegangen, okay? Und C hat sein Geld nie bekommen. Deswegen sagt man zu A, tut mir leid, du musst deine Schulden immer noch begleichen. Er begleicht seine Schulden an C, dann sind A und C quitt. Aber eine Rechnung ist immer noch offen zwischen A und B. Das ist eine andere Gelegenheit. Er kann jetzt eine Anzeige erstatten gegen B. Aber er kann nicht sagen, Moment, ich will erstmal mit B klären und dann komme ich zu dir C. Was kann C dafür? Du glaubst irgendjemand, der vorbeikommt und sagt, ich bin der Wakil von dem so und so? Ja. Es gibt viele Dinge, die vielleicht in der heutigen Zeit weniger der Fall sind, gerade bei Geld und solche Sachen heutzutage, überweist man es einfach auf das entsprechende Konto und sagt es erledigt. Ja. Aber es gibt auch Dinge, die bar verlaufen und es gibt Länder, wo es nur nicht gang und gäbe ist und Allah Alam weiß, wie lange die Situation so ist, wie sie zurzeit ist. Tayyib. Sollte es sich um ein konkretes Objekt handeln, um ein bestimmtes Auto, genau dieses Auto in der Garage, nicht ein Auto, sondern ein bestimmtes Auto, das meine ich rein auf Arabisch, ja. In diesem Fall darf der Eigentümer es nehmen, egal, also er hat es jemandem verliehen, ja, und er will es wieder zurückhaben. Jetzt darf er es nehmen, egal ob er es bei der aufbewahrenden Person findet oder bei der Person, die behauptet hat, Wakil zu sein. Was seins ist, oder? Wenn ich dir ein Auto geliehen habe, darf ich jederzeit mein Auto wieder zurückverlangen. Was meinst? Ich brauche nicht um Erlaubnis fragen. Okay? Manche Gelehrte erlauben sogar einem, das Objekt in Anführungsstrichen zu stehlen. Es ist ja kein Diebstahl, weil es ja meins ist. Okay? Aber das Problem ist ja, also heutzutage hat man vielleicht Fahrzeugschein, Fahrzeugbrief und Sachen, die darauf hinweisen. Ja? Aber früher, das Kamel, wer hat das gehört? Das ist ein bisschen schwieriger. Okay? Es geht darum, wenn ich weiß, dass das meins ist, dann haben manche Gelehrte erlaubt, dass man es sich nimmt. Wenn man es beweisen kann, ist ja klar. Aber wenn man weiß, dass es seins ist und es hat nur dieser da gestohlen von einem, okay, man weiß es, aber man kann es nicht beweisen, dann haben sie das religiös gesehen erlaubt, dass man es in Anführungsstrichen stiehlt. Und sie begründen es, die Problematik dahinter ist klar, ja, weil die Problematik ist, wenn es zu einem Prozess käme, hast du keinen Beweis. Und der andere kann beweisen. Er sagt, das war bei mir. Also damals, wie willst du denn beweisen, wer wem was gehört? Also das ist der Beweis, der Standardbeweis, der Ausgangsbeweis dafür, dass ein Kamel einer bestimmten Person gehört, ist, dass derjenige es gerade führt. Er sitzt darauf. Der Beweis, dass das mein Haus ist, vielleicht gibt es heutzutage ein Dokument, vielleicht gab es früher kein Dokument. Was ist der Beweis? Der Beweis ist, der darin wohnt. Der Beweis ist, dass er einen Schlüssel hat. Vielleicht noch andere Beweise, aber das sind Beweise, deutliche Beweise. Okay? Weil ich muss davon ausgehen, dass der im Haus ist, normalerweise der Hausbesitzer ist und nicht jemand anderes ist. Okay? Wie dem auch sei, dieser, was ich gerade erzählt habe, dass man es nehmen darf, ohne, wenn man weiß, dass einem gehört, ohne das, ohne einen Beweis dafür zu haben. Manche stützen sich auf die folgende Überlieferung von Aisha radiallahu anhu. Sie berichtet, dass Hind, die Mutter von Muawiyah radiallahu anhu, zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging und sagte: Wahrlich, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Er gibt mir und meinen Kindern nicht, was uns genügen würde. Und dann fragt die Frau jetzt, sie sagt: Hind, die Frau von Abu Sufyan, ist es für mich eine Sünde, etwas von seinem Vermögen zu nehmen? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, nimm das, was dir und deinen Kindern üblicherweise reicht. Das heißt also, sie geht, öffnet den Schrank, nimmt einfach Geld raus, ohne Wissen ihres Ehemannes, aber so viel, wie er eigentlich geben müsste. Er macht das gegen seinen Willen, obwohl es sein Geld ist. Sie nimmt es aber, weil es ihr Anrecht ist. Aber er will es ihr nicht geben. Das ist die erste, die erste Gruppe, die stützt sich auf diesen Hadith. Andere Gelehrte, rahimahullah ta'ala, erlauben das nicht. Und sie sagen, auch wenn es dein Recht ist, darfst du es nicht auf verbotene Art und Weise nehmen. In diesem Fall stehlen. Was ist eine Art Diebstahl, wie sie es macht. Ja. Und sie sagen, verbotene Mittel sind nicht erlaubt, um an dein Recht zu kommen, denn dafür gibt es das Gericht. Also nicht um die verbotenen Mittel, sondern um an dein Recht zu kommen, dafür gibt es eben das Gericht, an das du dich... Und sie stützen sich auf die folgende Überlieferung. Yusuf ibn Mahak al-Makki sagte, ich pflegte dem Sohn so, Unterhalt für Waisen zuzuteilen, deren Vormund er war. Also, er hat Geld, Er gibt einer bestimmten Person Geld, die das Waisenkindern verteilt. Sie nahmen dann 1000 Dirham zu viel. Er gab sie ihnen. Er gab sie ihnen. Das heißt, ohne zu wissen, dass es 1000 Dirham zu viel waren. Ich fand dann doppelt so viel von ihrem Vermögen. Ich habe es dann gesehen, die haben plötzlich doppelt so viel bekommen, wie sie eigentlich bekommen sollten. 2000 statt 1000. Da fragte ich ihn, das heißt, er fragt jetzt den Gelehrten, soll ich die 1000, die sie von dir genommen haben, zurücknehmen? Einfach so von den Waisenkindern wieder zurücknehmen, weil es war zu Unrecht genommen worden. Er sagte, nein, mein Vater, Abu Sufyan, hat mir erzählt, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes hat sagen hören, händige das Anvertraute demjenigen aus, der es dir anvertraut hat, und betrüge nicht denjenigen, der dich betrügt. Händige das Anvertraute demjenigen aus, der es dir anvertraut hat. Addi al-amanata liman i'tamanak. وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكْ. Das heißt, und betrüge nicht denjenigen, der dich betrügt. Praktisch, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Also du darfst nichts Verbotenes machen, nur weil der andere mit dir auch etwas Verbotenes gemacht hat. Das sind die verschiedenen Ausgangslagen. Und deswegen ist auch wichtig zu wissen, wenn ein Gelehrter die eine Ansicht vertritt oder die andere Ansicht vertritt, beide fußen sich nicht auf oder beziehen sich nicht auf ihre persönliche unbegründete Meinung, sondern sie gründen auf Hadithen, die authentisch sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Egal welcher Ansicht du letztendlich folgst oder welche Ansicht du persönlich bevorzugst als Gelehrter, das spielt keine große Rolle. Wichtig ist erstmal zu verstehen, dass die Gelehrten nicht aus persönlichem Beweggrund urteilen, sondern es gibt entsprechende Hadithe dafür. Und die Frage ist dann natürlich nur, bei dem Gelehrten überwiegt die eine Argumentation und beim anderen die anderen. Und es ist auch sehr oft in vielen Fällen nicht der Fall, dass es nur eine Beweisführung gibt bei der Geschichte. Jetzt haben wir jetzt einen Hadith gehört, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch Aussagen von den besonnenen rechtgeleiteten Kalifen gibt. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum, oder von anderen der gelehrten Sahaba, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit und wie sie alle heißen, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Vielleicht nochmal auf das Beispiel mit dem Wakil und dem Amin zurückzukommen. Wir hatten ja das Problem, dass beide Amin sind. Ja, und die Frage ist jetzt, A vertraut B ein Schmuckstück an. C behauptet von A, eine Wakala zu haben, woraufhin B ihm das Schmuckstück aushändigt. A erhält es allerdings beschädigt. Ja, nochmal zusammengefasst, du hast einen Wakil, du hast einen Amin, es ist in beiden Händen geraten und es ist am Endeffekt zu mir beschädigt zurückgekommen. Ja. Jetzt kann es sein, dass der Wakil schuld war, es kann sein, dass der Amin schuld war, einer von beiden muss gewesen sein. Ja. Also zumindest gehe ich mal davon aus. In diesem Fall habe ich das Recht, beide zu verklagen. Weil es gibt keinen Grund, warum der eine eher, wenn es Beweise gibt, dass der eine aus dem Schneider ist, ist eine andere Sache. Ja. Die Ausgangslage ist, ich habe diesbezüglich verklagen. Na'am, wallahu tabarak ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim kathira. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit den sogenannten Sharika, Handelsgesellschaften. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.